Erster der Herr, der allmächtige Gott, wird Jerusalem und Juda jede Unterstützung entziehen, besonders Brot und Wasser. Zweiter, er wird auch wichtige Personen wie Helden, Krieger, Richter, Propheten, Wahrsager und angesehene Leute entfernen. Dritter, ebenso werden Anführer, hochrangige Beamte, Berater, geschickte Handwerker und Zauberer nicht mehr da sein. Vierter, stattdessen werde ich ihnen junge Männer als Beamte geben und unerfahrene Leute werden über sie herrschen. Fünfter, die Menschen werden sich gegenseitig schlecht behandeln, Freunde werden gegen Freunde kämpfen und junge Leute werden alte Menschen und einfache Leute werden wichtige Personen angreifen. Sechster, wenn jemand seinen Bruder im Haus seines Vaters packt und sagt, du hast noch ein gutes Gewand, sei unser Anführer, und diese Ruinen sollen dir gehören. Siebter, dann wird dieser Bruder an jenem Tag antworten, ich kann euch nicht helfen, denn ich habe weder Brot noch ein gutes Gewand in meinem Haus. Ihr könnt mich nicht zum Anführer des Volkes machen. Achter, Jerusalem wird zerstört und Juda wird fallen, weil ihre Worte und Taten gegen den Herrn gerichtet sind und sie seine heiligen Augen herausfordern. Neunter, ihr Aussehen zeigt ihre Schuld und sie zeigen ihre Sünden offen wie die Menschen von Sodom. Wehe ihnen, denn sie schaden sich selbst. Zehnter, den gerechten Menschen wird es gut gehen, denn sie werden die positiven Ergebnisse ihrer Taten ernten. Elfter, aber den bösen Menschen wird es schlecht ergehen, denn sie werden die Folgen ihrer Taten tragen müssen. Zwölfter, mein Volk, junge Männer sind eure Unterdrücker und Frauen herrschen über euch. Mein Volk, eure Anführer führen euch in die Irre und haben den richtigen Weg zerstört. Dreizehnter, der Herr tritt auf, um zu streiten, und steht bereit, die Völker zu richten. Vierzehnter, der Herr hält Gericht mit den Ältesten und Anführern seines Volkes und sagt, ihr habt meinen Weinberg zerstört. Das, was ihr den Armen geraubt habt, ist in euren Häusern. Fünfzehnter, warum unterdrückt ihr mein Volk und quält die Armen, fragt der Herr, der allmächtige Gott. 16. Der Herr sagt, weil die Frauen Zions so stolz sind, mit erhobenem Kopf gehen, frech blicken, tänzeln und ihre Fußkettchen klingen lassen, 17. Deshalb wird der Herr ihre Köpfe mit Wunden bedecken und ihre Scham entblößen. 18. An diesem Tag wird der Herr ihre schönen Fußkettchen, Stirnbänder und mondförmigen Schmuckstücke wegnehmen. 19. Auch die Ohrringe, Armreifen und Schleier werden entfernt. 20. Er wird auch die Haarbänder, Fußkettchen, Gürtel, Parfümfläschchen und Amulette wegnehmen. 21. Ebenso die Fingerringe und Nasenringe. 22. Ihre Festkleider, Mäntel, Schals und Taschen werden ebenfalls verschwinden. 23. Auch ihre Spiegel, feinen Leinenkleider, Turbane und weiteren Schleier. 24. Dann wird es statt Parfümverwesung geben, statt eines schönen Gürtels ein Seil, statt kunstvoller Frisuren eine Glatze und statt prächtiger Kleider ein Sackgewand. Ihre Schönheit wird durch ein Brandmal ersetzt. 25. Deine Männer werden im Kampf durch das Schwert fallen und deine jungen Krieger werden im Krieg sterben. 26. Die Tore der Stadt werden trauern und klagen und die Stadt wird völlig geplündert am Boden sitzen.